jetzt, wo der Morgen beginnt, nach einer schlafschweren Nacht, die noch dumpf in mir wirkt. Ich höre den Regen, wie er fällt auf jedes Dach der Stadt. Dann plötzliche Stille aus dem Innenhof. Jetzt, wo der Morgen beginnt, kaum fühlbar Erahnung, vermisse ich. Nach einer Nacht, die noch dumpf in mir wirkt, geweckt von einem Hall aus Radio und Klo. Der dann plötzlich in Stille aus dem Innenhof. Weiß nicht was, weiß nur, dass es gibt. Ein süßer Wahn, der immer wieder blüht. Jetzt, wo der Morgen beginnt, kaum fühlbar Erahnung. Noch benommen von der Reise, die so ganz anders mit mir gespielt, in der war, was nicht ist, vermisse ich.